Umlaufbeschlüsse des Landesvorstandes NRW der Piratenpartei Deutschland vom 6. bis 19. März 2015. Ticketnummer 127086, sonstiger Antrag, Verlängerung, Wartung der Verwaltungslaptops. Dieser Antrag ist vom Starrabe und gibt es zwei Module. Zum ersten Freigabe der Wartungskosten für die Verwaltungslaptops für Januar bis März. Budgethöhe 150 Euro, das wurde genehmigt. Weiterführung der Wartungsverträge bis Dezember 2015, Budgethöhe 450 Euro, wurde ebenfalls genehmigt. Ticketnummer 132662, Unterstützung für Witten gegen Verschwörungswahn. Dieser Antrag ist vom Stefan Borggräfe und er beantragt, in Ermangelung eines Orts- oder Kreisverbandes, dass die Piratenpartei NRW Unterstützer von Witten gegen Verschwörungswahn wird und ihre Mitglieder zur Teilnahme insbesondere an der Demo am 22. März auffordert. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 132666, Werbemittelbudget für den 1. Mai 2015. Das ist ein VKV-Antrag aus Recklinghausen. Es geht um 500 Euro für ein Werbemittelbudget für die Kundgebungen und Infostände am 1. Mai. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 132831. Hier wurde ein neues Mitglied in den Landesverband aufgenommen. Ticketnummer 132823. Globaler Aktionstag Stopp TTIP am 18.04.2015. Dieser Antrag ist von Barco, stellvertretend für das RPT-Orga-Team. Der Landesvorstand unterstützt den globalen Aktionstag und befürwortet, dass der RPT am Samstag, den 18.04. mittags für ca. 2 Stunden für eine geeignete Aktion in Gelsenkirchen unterbrochen wird. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 133031. Hier gibt es eine Beauftragung. Antragsteller ist der Stahlrabe. Der Vorstand möge beschließen, den Piratenschlumpf dazu zu beauftragen, die Spendenbescheinigung NRW für 2014 auf elektronischem Wege zu erstellen. Hierfür erhält er als Liste einen Export der Mitgliederbuchungskonten. Nach Ausführung der Tätigkeit werden die Daten wieder gelöscht und die Beauftragung endet. DSV liegt vor. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 133141, Mediatoren beauftragen. Das ist ein Antrag vom PAKI und der wurde bereits im nicht öffentlichen Teil der letzten Vorstandssitzung behandelt. Es geht um die Beauftragung eines Mediatorenteams und beauftragt sind Melanie M.P. und Christian Giebel. Ticketnummer 120826, Erweiterung Werbemittelbudget VKV Recklinghausen, also ein VKV-Antrag aus Recklinghausen. Das Werbemittelbudget von 300 auf 500 Euro zu erweitern. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 126176, Duo Security. Der Antrag ist von Stahlrabe und lautet, der Vorstand NRW möge beschließen, für den Dienst Duo Security unbefristet ein monatliches Budget von ca. 10 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Betrag wird in US-Dollar beglichen und kann daher leicht variieren. Dieser Antrag wurde angenommen.